Die Laternen aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Laternen. Ach, man ist es überdrüssig, nur zu denken, nichts als einzeln Denkende zu sehen. Denn so viele dieser Zeit stehen, steife Straßen, mühsam mit den Köpfen zu erhellen. Rührt euch, lasst euch zu Gestalten schwellen, lasst nicht wie durch schwarzes, totes Rohr nur die scharfen Gase zum Gehirn empor, durch euch, dennoch euch vorüber bleiches Licht lenken. Merkt auch, dass ihr so enteint nur hinaus und gar nicht für euch scheint und erhebt das tiefe Herz aus seiner Schwäche. Werden müsst ihr, was so lang nicht war, durchgefühlter Geist, ein neues Paar, bietet euch in eurer ganzen Fläche. Ende von Die Laternen, gelesen von Sonja.